zwingen, dass man ewig schweigt und für die große Lüge für ewig Reue zeigt. Doch habt ihr auch gerechnet mit unserem großen Wut? Ich denke nicht, denn heute stehen wir hier stolz und voller Mut. Wollen wir euch oft nie sehen. Ihr wartet, witzelt, plättet